das war halt so die tägliche Mühsal. Anfangs, zu Wiener oder Prager Zeiten, gab es ja allemal noch genügend aktive Gesinnungsgenossen, die hilfreich eingreifen konnten. Es gab Komitees und Hilfsorganisationen. Und auch die 1000 bürokratischen Formalitäten waren irgendwie immer durchzusetzen. Schlimm wurde es wirklich erst nach Ausbruch des Krieges. Auch in der Schweiz wurden Kautionen verlangt worden. Mehrere tausend Schweizer Franken, die Freunde zu leisten hatten. Dieses Geld ist dann schon nach wenigen Monaten der Staatskasse verfallen, wenn es bis dahin nicht gelungen war, den oder die Betreffende in einem anderen Land unterzubringen. Da stand dann Ausweisung an und das konnte ein Urteil über Leben und Tod bedeuten. Und der Horror im unbesetzten Teil Frankreichs, ob im Lager oder in Marseille oder Biarritz. Die Nazis übten ja überall Druck aus nach ihrem Sieg über Frankreich. Und die Emigranten waren immer auf das Wohlwollen Einzelner, auf die Nachsicht untergeordneter örtlicher Stellen angewiesen. Und wer über Geldmittel verfügte, konnte sich da und dort mit Bestechungen weiterhelfen. Aber die große Masse der Flüchtenden war einfach ihrem Schicksal und dem Zufall ausgeliefert. Gnadenlos. Sich solche Zeiten vorzustellen und ein solches Leben, das ist einfach nicht möglich für Menschen, die das nur aus einer historischen Perspektive kennen.